Moskau. Die russische Staatskommission zur Untersuchung von Kriegsgräuel hat einen vorläufigen Bericht über die Untersuchung des Konzentrationslagers Auschwitz in Polen veröffentlicht. Diesem Bericht gemäß übertraf das Lager alle bekannten deutschen Vernichtungslager in Bezug auf Ausrüstung, Organisation und die massenweise Hinrichtung seiner unglücklichen Opfer. Die Ergebnisse der Untersuchung stützen sich auf die Aussagen von 2800 Überlebenden verschiedener Staatsangehörigkeit sowie auf deutsche Dokumente, Überreste von Sprengungen, Krematorien, Gaskammern, Leichen und andere Beweisstücke. Hier sind die Ergebnisse. Über 4 Millionen Russen, Polen, Franzosen, Holländer, Jugoslawen, Tschechoslowaken, Rumänen, Ungarn und andere sind seit 1939 ermordet worden. Täglich wurden Tausende von Personen in den Hinrichtungskammern getötet und ihre Leiche verbrannt. Das Lager war eine große Erzeugungsstätte für Kunstdünger und Phosphate. Der Bericht führt aus, IG-Farben und andere große Unternehmungen erwarben riesige Vermögen aus den Überresten der Leiche.